Philipp, wir sind da! Wo steckst du denn? Da kommst du ja! Philipp, Philipp, zeig uns Tiere dieser Welt! Philipp, Philipp, alle Fische tief im Meer, fragt er, wo kommt er denn her? Und er fliegt auch hoch hinaus, überall kennt er sich aus! Ist dein Haustier einmal krank, hat Philipp Medizin im Schrank? Kannst du keine Farben sehen, mit Philipps Brille wird es gehen! Philipp!